Klimakiller in Verhandlungen erkennen und auflösen. Ein gutes Verhandlungsklima sorgt für gute Gefühle und ist eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Verhandlungsergebnis. Allerdings gibt es einige Faktoren, die das Klima negativ beeinflussen können, jedoch kaum oder nur schwer zu beseitigen sind. Das sind erstens ungleiche Machtverhältnisse. Wenn Ihr Verhandlungspartner eindeutig am längeren Hebel sitzt und die Machtkarte jetzt offensiv ausspielt, sollten Sie überlegen, ob das Setting Verhandlung das Richtige für Sie ist. Versuchen Sie, eine Lösung zu finden, indem Sie darüber reden. Wenn es keine Lösung gibt, drohen Sie mit Abbruch. Zweitens, es gibt ein unterschiedliches Interesse am Abschluss. Wenn Sie den Abschluss viel dringender brauchen als Ihre Verhandlungspartnerin, dann stehen Sie unter Druck. Durch Ihre Anspannung senden Sie Signale aus, die leicht als aggressiv missgedeutet werden können und so das Klima negativ beeinflussen. Versuchen Sie, sich von diesem Abschlussdruck so gut es geht freizumachen. Drittens, schlechte Erfahrungen miteinander. Wenn Sie längerfristig zusammenarbeiten, dann geht auch mal was schief. Klären Sie frühzeitig, was genau schiefgelaufen ist und ob Sie beide das gleiche Verständnis davon haben. Sie riskieren sonst, dass sich das aufschaukelt und jede Lösung verhindert. Und viertens, politischer oder gesellschaftlicher Druck. Wenn Ihre Verhandlungen im Fokus der Öffentlichkeit stehen oder Sie politisch beeinflusst werden, ist das alleine schon belastend. Dazu kann dieser Druck ungleich empfunden werden, was möglicherweise Aggressionen schürt. Und vielleicht macht dann der eine den anderen verantwortlich für die Verschlechterung des Verhandlungsklimas. Die beste Lösung auch hier? Sprechen Sie darüber. Doch während Sie miteinander reden, steht das nächste Fettnäpfchen meist nicht weit entfernt, um die Emotionen hochgehen zu lassen und das Klima zu vergiften. Sie erinnern sich, wahr ist, was B versteht, nicht was A sagt. Einige kommunikative Klimakiller in der Verhandlung möchte ich aufzählen. Erstens, Verallgemeinerungen. Das ist ja wie immer, ihr seid doch alle gleich. Zweitens, Vorwürfe. Drittens, Beleidigungen. Und viertens, Missverständnisse. Missverständnisse werden Sie nie völlig ausschließen und verhindern können. Kommunikation ist halt oft eine Folge von Missverständnissen. Sie können jedoch die Fettnäpfchenhäufigkeit reduzieren. Senden Sie Ich-Botschaften. Ich habe das Gefühl, auf mich wirkt das, nach meiner Überzeugung. Zeigen Sie Respekt für Ihren Verhandlungspartner. Ich bin okay, du bist okay. Gehen Sie daher mit der Grundhaltung, ich bin ein guter Verhandler, du bist ein guter Verhandler, in die Verhandlung. Und rächen Sie sich nicht für Verletzungen. Es kommt schnell eine Kaskade der Eskalation in Gang. Und am Ende können beide Seiten nur noch verlieren. Lose, lose. Und last but not least, bleiben Sie höflich, auch wenn es manchmal schwerfällt. Und ein letzter Tipp zum Thema Klima. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, hat es sich in vielen Fällen als hilfreich erwiesen, ein offenes, für alle sichtbares Verlaufsprotokoll zu führen. Das kann zum Beispiel auf einem Flipchart oder per PC auf einem großen, gut sichtbaren Bildschirm geschehen.